Die japanische Schriftstellerin Hisako Matsuraba erklärt: Was Kultur ist, will, soll und kann, lässt sich im Japanischen anhand des kalligraphischen Schriftzeichens Bunka erläutern. Der Wortteil Ka bedeutet ändern, beeinflussen und wird geschrieben mit zwei Zeilen, die zwei Menschen darstellen, von denen der eine auf dem Kopf, der andere auf den Füßen steht. Für den Wortteil Bun gibt es kein eindeutiges Äquivalent im Deutschen, aber wenn man nach dem Antonym fragt, dem Gegenwort, so stößt man auf Begriffe wie Waffe, Kampf, Gewalt. Davon ist Bun das genaue Gegenteil. Kultur bedeutet demnach, Menschen durch Nichtanwendung von Gewalt ändern. Dass man natürlich schon etwas erstaunt dasteht, wenn man eine der gravierendsten Krisen oder vielleicht noch nicht mal Krisen, sondern wirklichen Umbruchprozesse der Nachkriegsgeschichte erlebt. Und diejenigen, die das dann wiederum in den Feuilletons kommentieren, sind dann ausgerechnet diejenigen, die schuld an der ganzen Geschichte sind, nämlich die Ökonomen und die Politiker. Und die das Handwerkszeug haben müssten, diese Prozesse, wenn nicht zu verstehen, dann wenigstens zu beschreiben, die Schweigen halt vornehmen. Ghosts, Abschied vom Geistesleben. Feature von Walter van Rossum. Kapitulationen. Im Jahre 1946 bat der Franzose Jean Beaufré den deutschen Philosophen Martin Heidegger um eine Einschätzung, wie es nach den katastrophalen Erfahrungen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs um die Zukunft des Humanismus bestellt sei. Heidegger antwortete mit einem Brief, der 1947 veröffentlicht wurde. Es ist an der Zeit, dass man sich dessen entwöhnt, die Philosophie zu überschätzen und sie deshalb zu überfordern. Nötig ist in der jetzigen Weltnot weniger Philosophie, aber mehr Achtsamkeit des Denkens. Weniger Literatur, aber mehr Pflege des Buchstabens. Das Denken ist auf dem Abstieg in die Armut seines vorläufigen Wesens. Das Denken sammelt die Sprache in das einfache Sagen. Das Denken legt mit seinem Sagen unscheinbare Furchen in die Sprache. Sie sind noch unscheinbarer als die Furchen, die der Landmann langsamen Schrittes durch das Feld zieht. Manche Interpreten sahen in diesem Text eher ein politisches Manöver Heideggers, der sich 1933 lauthals dem Nationalsozialismus angedient hatte, auch wenn er sich bald darauf in schweigende Distanz zurückzog. Man könnte aber auch sagen, ganz unabhängig von den Umständen Heideggers und der Eigenart seines Denkens, es handelte sich um eine außerordentlich präzise Prophetie. Denn so ist es gekommen. Das Denken ist in die Armut seines vorläufigen Wesens abgestiegen. Nicht, dass es an großartigen Werken und bemerkenswerten Köpfen fehlt, allein sie spielen so gut wie keine Rolle bei der Definition von Realitäten. Unscheinbarer als die Furchen, die der Landmann langsamen Schrittes durch das Feld zieht. Ein paar hundert Kilometer westlich scheint die Sache schon ganz anders auszusehen. Da schickt sich der Geist an, Weltmacht zu werden. Moi, au lieu d'aller en Sorbonne, j'ai passé mon année avec Lettres néant de Jean-Paul Sartre. Statt auf die Universität zu gehen, habe ich ein Jahr mit Das Sein und das Nichts verbracht, um es zu lesen und wiederzulesen. François Bott, ehemaliger Literaturchef von Le Monde. Ich kannte es auswendig. Ich dachte, die Wahrheit des ganzen Lebens, der ganzen Welt, die Wahrheit meiner Zukunft stecke in Das Sein und das Nichts. Wann hat man zuletzt von einem solchen Gebrauch der Philosophie gehört? Eine Theorie schickte sich an, Lebensform zu werden. Der Existenzialismus brach aus und Sartre und Simone de Beauvoir galten als Häuptlinge einer subversiven Party. Kennen Sie das Quartier Saint-Germain-de-Prés? Das Flore zum Beispiel? Ein Café? Nein, Ein Tempel mit seinen Dienerinnen und seinen Priestern. Ihr Apostolat schließt den Verzicht auf jeden äußeren Pomp ein. So trällert eine französische Wochenschau 1950. Niemand hat klarer gesehen, warum dieser Ausbruch philosophisch-literarischer Vitalität bald ein Ende nehmen würde. 1947, im selben Jahr, in dem Heideggers Essay über den Humanismus erscheint, schrieb Sartre den umfangreichen Essay »Was ist Literatur?« Und darin definiert Sartre die Prosa als per Definitionem engagiert. Doch engagiert heißt nichts anderes, als dass die Prosa eine spezifische Form der Kommunikation zwischen Leser und Autor darstellt. Ob der Schriftsteller das nun beabsichtigt oder nicht, die Prosa ist der ideale Ort, sich die Welt zur Aufgabe zu machen. Die kommunikative Erfindung der Welt, die Realisierung des Realen als Wert, denn das Reale ist niemals nur Tatsache. Die Weltwerdung der Literatur als kommunikative Schöpfung. Genau das war gemeint mit engagierte Literatur. Vielleicht hat kein anderer Autor im 20. Jahrhundert ein erheblicheres literarisches Programm ersonnen als Jean-Paul Sartre. Doch dem Höhepunkt folgt der Absturz auf dem Fuße. Die Veranstaltung muss leider mangels geeignetem Publikum abgesagt werden. Das bedeutet klar, dass wir gegen alle Welt schreiben. Dass wir Leser haben, aber kein Publikum. Als Bürger, die mit ihrer Klasse gebrochen, aber bürgerliche Sitten behalten haben, durch die kommunistische Wand vom Proletariat getrennt, von der aristokratischen Situation geheilt, bleiben wir in der Luft. Unser guter Wille dient niemandem, nicht einmal uns selbst. Wir sind in die Zeit des unauffindbaren Publikums eingetreten. Diese Thesen hat ihm die Zunft der Geistesarbeiter nicht verziehen. Für die sonderbaren Schamanen der Schrift muss es einer unerträglichen Säkularisierung ihrer heiligen Riten gleichkommen, wenn man die Literatur in den Staub der Kommunikation zieht. Zugleich können Sie Sartre nicht die Schlussfolgerung verzeihen, dass die Literatur unter den obwaltenden Bedingungen kein Gewicht in der Welt hat. Insofern ist es verständlich, dass man diesen generösen Essay exkommuniziert hat. Bis heute und bis in die einschlägigen Handbücher hinein wird er so dargestellt, als handle es sich um ein Pamphlet für die Politisierung, um nicht zu sagen Bolschewisierung der Literatur. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Ich habe im Übrigen immer die nicht engagierte Literatur einer links engagierten Literatur vorgezogen. Immer. Und ich glaube wirklich, dass eine eigentliche Politisierung für ein Engagement nicht nötig ist. Das ist nur die letzte Form des Engagements. So verschieden Martin Heideggers und Jean-Paul Sartres Argumentationen verlaufen mögen, beide verweisen die Geistproduktion in das Reich der Improvisation, unvollendet und vorläufig. Das hätte eine fruchtbare Arbeitshypothese geben können. Denken und Schreiben finden im Zeichen einer Suche nach sich selbst, auf der Suche nach einem Publikum statt. Doch genau diese Suche hat sich selbst aus den Augen verloren und ereignet sich allenfalls in rituell gestellten Fragen wie wozu Geisteswissenschaften oder warum Kunst. Restauration des Geistes. In der neu gegründeten Bundesrepublik wollte man nichts wissen von einer Neubesinnung auf das, was Geist und Geistesleben denn sein könnten. Stattdessen propagierte man einen heroischen Geistbegriff, der von den Wunden des Nationalsozialismus heilen sollte. Humanistische Bildung und Bildung überhaupt bedeuten Teilhabe an der Überlieferung. Bedeuten sich als ein tätig sich aneignender und im tätigen sich aneignen selber immer neu schaffender in die Überlieferung, in die Tradition hineinzustellen. Es gibt ohne das Akzeptieren dieser Tradition wohl kaum eine Möglichkeit zu echter Bildung. Carlo Schmidt, das humanistische Bildungsideal. Im Verstande dieser Geistesretter war der Nationalsozialismus ein Rückfall in die Barbarei und in den Terror des Primitiven. Insofern musste man nur da wieder anknüpfen, wo die Nazis die Traditionstaue gekappt hatten. Das Problem war nur, der Nationalsozialismus war alles andere als geistfeindlich. Er verstand sich vielmehr als Totalangriff des Geistes auf die Realität. Man wollte ernst machen, blutigen Ernst mit seinen Ideen. Die Masse ist an sich Rohstoff. Sie zu gestalten und aus ihr jene Kräfte herauszuholen, die Systeme stürzen und neue Welten aufbauen, wird die erste und vornehmste Aufgabe jeder staatsmännischen Begabung sein. Auch der wahre Politiker ist im letzten Sinne des Wortes ein Künstler. So wie der Bildhauer den rohen Marmor abzirkelt, behaut und meißelt, so formt der Staatsmann aus dem rohen Stoff Masse ein Volk, gibt ihm ein inneres Gerippe und ein haltendes Gefüge und bläst ihm dann jenen schöpferischen Odem ein, der das Volk zur Kulturnation emporwachsen lässt. Bis zum Untergang hat Josef Goebbels die spirituelle Mission des Nationalsozialismus beschworen. Der Führer liebt die Künstler, weil er selbst ein Künstler ist. Unter seiner gesegneten Hand ist nun über Deutschland eine Art von neuem Renaissance-Zeitalter angebrochen. Der englische Kunsthistoriker Andrew Graham Dixon schreibt: Hitler war auch nicht irgendein unwichtiger Verdreher der Idee der deutschen Romantik. Er war in vieler Hinsicht ihr extremster Interpret. Der allergrößte, weil der verrückteste unter allen deutschen Romantikern. Hitler war aber ein Monster. Eben deswegen, weil er im Grunde eher Künstler als Politiker war. Doch wenn man die Kunst des Nationalsozialismus beschreiben will, wird man sie kaum in seinen Skulpturen, Filmen, Gemälden finden, sondern eher in den Realitäten, die er in diesen Jahren erschuf. In jenen Realitäten, auf die am besten wahrscheinlich der Begriff zutrifft, den der Philosoph Martin Heidegger auf die Groß- und Dauerveranstaltung anwandte, Gesamtkunstwerk. Wir wussten von vornherein, dass es hier nicht mit einer wirtschaftlichen Reform getan war, sondern dass die Krankheit unseres Volkes viel tiefer lag und deshalb auch an den Wurzeln angefasst werden musste. Der Marmor des deutschen Volkes lag da, verkratzt, verschüttet, vergessen. Dann kamen Hitler und seine Künstlerpriester und tauchten dem Stein Leben ein, Sinn. Noch eines übersahen die Geistrestaurateure der jungen Bundesrepublik. Der Geist, den Goebbels und Co. pausenlos besangen, war weniger eine Neuschöpfung, sondern beste deutsche Tradition. Und man konnte nicht nur aus dieser Tradition schöpfen, sondern reihenweise drängte sich die junge Avantgarde von Gottfried Benn über Ernst Jünger bis Martin Heidegger und bot der neuen Bewegung ihre Dienste an. Noch Mies van der Rohe und andere Bauhausmodernisten haben ja bis 1936 ihrerseits auch Beiträge für die Organisation von Messen und Ausstellungen geliefert, die absolute gestalterische Avantgarde des 20. Jahrhunderts gewesen waren, bis dahin und bis heute zum Teil noch sind. Also hervorragende Leistungen, wie bis heute Standard der Moderne sind. Der Künstler und Kunsttheoretiker Barzon Brock. Also die betreffenden Künstler sagten, jetzt hat unsere Auffassung von der Avantgarde, von der Entfaltung der Modernität eine Chance, auch wirtschaftlich und politisch und gesellschaftlich durchzukommen. Und deswegen hatten sie nichts dagegen, sondern sie haben sich sogar bemüht um Aufträge, wie das Beispiel von verschiedenen heutigen noch für Stars der Entwicklung gehaltenen Künstlern wie Mies van der Rohe zeigt. Mit anderen Worten, die Geistfeiern nach dem Krieg standen vor allem im Zeichen einer kühlen ideologischen Verdeckungsarbeit. Sie sollten die tiefen Verstrickungen der Zunft verschleiern. Nur eine kleine Avantgarde widersetzte sich und erst die 68er-Bewegung räumte auf mit dieser Politik des Geistes. Allein, wo wehte danach der Geist? Der vermisste Geist. 1978 veröffentlichte der seinerzeit hoch angesehene Kulturhistoriker und Publizist Friedrich Heer ein Buch mit dem Titel »Warum gibt es kein Geistesleben in Deutschland. Es beginnt mit munter vergiftetem Gesang. Es ist eine Lust zu leben. Heute. In Deutschland. In der Bundesrepublik Deutschland. Diese Lust ist zu sehen, ist zu hören, ist zu berühren. Zu sehen und zu hören ist sie vorzüglich in den Showsendungen sonnabends im Fernsehen. 296 Seiten lang prüft Friedrich Heer die Bundesrepublik auf ihren Geistesgehalt ab. Doch er entdeckt nur eine Art Benutzeroberfläche. Es gibt eine Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Diese Gesellschaft ist ein Kulturverband. Vital, dicht, massiv, geschlossen, wie es Kultverbänden zukommt, die durch einen gemeinsamen Glauben, durch einen Kult, durch ein Ritual, eine Liturgie machtvoll die Menschen in ihrem Gehege halten. Der Kult der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland gilt dem Heute. Allerorten entdeckt Heer einen Mangel an Geist in der Sprache, der Architektur, der Politik, in den Wissenschaften und in den Künsten. Extrem unweiblich, männisch versperrt und voll von Berührungsangst sind die Hirne der jungen und jüngeren Adepten der reinen Wissenschaft und der Kritik. Sauer sind sie. Sauer reagieren sie auf alle Bemühungen, die alte heilige Allianz zu erneuern. Die Entente cordiale der Wissenschaften und der schönen Künste. Problematisch wird das Buch, wenn der Autor von Kritik auf Bekenntnis umschaltet, wenn er das Herz seiner Mission preisgibt. Die größte Armut dieser Heute-Gesellschaft ist ihre Geistesarmut, also ihre spirituelle Armut. Spiritualität ist zunächst einmal eine gewisse Beweglichkeit in der Seele, im Geist. Eine gewisse Unruhe, die sich nicht abgibt mit den schlechten Verhältnissen, mit dem Verkommen in den fetten Armuten. Spiritualität ist eine kreatürliche Kindhaftigkeit, eine sich erhaltende Jugendlichkeit der leibseelischen Kräfte. Darauf läuft Friedrich Heers Unbehagen am Geistesleben seiner Zeit hinaus, auf einen Mangel an Spiritualität. Allein, es wird nicht ganz klar, was uns in den Tiefen der Spiritualität erwartet. Gott? Die ewigen Ideen? Andachten an die Endlichkeit oder das Rauschen der Unendlichkeit oder bloß die Tiefe selbst? Über weite Strecken liest sich das Buch wie eine Schwärmerei von Eigentlichkeit. An keiner Stelle fragt sich Heer, wie denn die Geistesarbeit aussehen müsste, die seine fromme Beschreibung von Spiritualität erfüllte. An keiner Stelle fragt er nach den Umständen, die ein Geistesleben erst ermöglichen könnten. So gesehen manifestiert Friedrich Heers Buch eher die Misere, die es zu untersuchen vorgibt. Die Frage, warum es kein Geistesleben in Deutschland und auch sonst nirgends gibt, werden bald andere beantworten, radikal und gewiss nicht in seinem Sinne. Die postmoderne Austreibung des Geistes. 1979 veröffentlichte der französische Philosoph Jean-François Lyotard ein Buch mit dem Titel »Das postmoderne Wissen«. In diesem Buch findet sich ein Slogan, der fortan als Schlaglicht die akademisch-intellektuelle Szene erleuchten wird: »Das Ende der großen Erzählung«. Damit war gemeint, dass weder das klassisch-humanistische Aufklärungsideal noch die philosophische Spekulation und auch nicht die historische Utopie als Rahmenerzählungen des Wissens noch taugen würden als ihre tiefste Sinnquelle. Es gibt keine Einheit des Wissens mehr, es gibt nur eine Vielzahl unterschiedlicher Diskurse oder Sprachspiele. In gewisser Weise hatte Lyotard damit nichts anderes getan, als das überaus brüchige Selbstverständnis der sogenannten Geisteswissenschaften nach ihrer Legitimation zu befragen. Es war nicht schwer, das Kartenhaus aus Geisterbeschwörungen und Sonntagsreden zum Einsturz zu bringen. Verblüffend ist er, wie Lyotard den Kollegen bescheidet, wie es weitergeht, mit Sprachspielen nämlich. Das wurde wie eine Lösung, wenn nicht Erlösung, wahrgenommen. Der renommierte Germanist Albrecht Koschorke sieht darin bis heute eine Art Perspektive. Dass eine bestimmte Epoche der europäisch-westlichen Dominanz, was den Anspruch auf Rationalität in der Welt angeht, zu Ende gegangen ist. Und in verschiedenen Bewegungen, Dekonstruktion ist eine davon, hat es sozusagen eine Selbstkritik eines Fortschrittsmodells gegeben, das in eine Moderne mündet, die im Prinzip europäisch-westlich kodiert ist. Da kommen alle möglichen Relativierungen ins Spiel. Wir haben jetzt Modelle, die viel beweglicher sind und viel weniger auf dieser großen alten Linie, auf dem Grand Récit der Fortschrittserzählung, der moderne förmigen Fortschrittserzählung beruhen. Jetzt hat man sozusagen an allen Fronten gewonnen und wie immer bei Gewinnern, sie sind dann manchmal auch etwas ratlos. So einfach kann das sein. Doch worum es dann jetzt gehen soll in den Geisteswissenschaften, was man also wirklich gewonnen hat, außer dass jeder nach seinem Geschmack und weitgehend begründungsfrei vor sich hinforschen kann, darüber will Albrecht Koschorke dann nicht mehr nachdenken. Grundsätzlich sollten Kulturwissenschaftler wie alle Wissenschaftler ihre Arbeit machen und nicht so sehr über ihren Sinn resonieren, denn das ist meistens uninteressant, was dabei rauskommt. This must be the place. Jean-François Lyotards Thesen über das postmoderne Wissen fanden auch in der Bundesrepublik begeisterten Widerhall. Etwa bei dem Medienwissenschaftler Friedrich Kittler, der 1980 sogleich das vermeintlich barrikadenstürmende Buch »Die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften« herausgab. Kittler und seine Kampfgenossen bewegte Folgendes. Im Kern ging es aber um den Wunsch, dass es auch in den Wissenschaften von der Interpretation wahre und falsche Sätze geben möge. Und damit das gelingt, muss man nur den Geist durch Diskurse, Sprachspiele oder mediale Systeme ersetzen. Viele meiner Kollegen lesen immer nur die heiligen Texte einer Epoche. Durch diese Haltung nehmen sie an, Goethes Geist habe persönlich die Gedichte diktiert. Macht man sich aber die Mühe, in einer öffentlichen Bibliothek und nicht bloß in seiner privaten querbeet zu lesen, was um 1800 alles geschrieben wurde, kommt man zu einer ganz anderen Einschätzung. Der Eindruck ist dann unabweislich, dass eine diskursive Regel auch hinter Goethe steht. Mein ganzes späteres Interesse an Ingenieurwissenschaften gründet sich im Wesentlichen auf die Tatsache, dass dort eine Schaltung funktioniert oder nicht funktioniert und mithin operationalisierbar ist. Wenn die Austreibung des Geistes irgendeinen positiven Sinn annehmen konnte, dann wäre es das. Könnte sein, dass bei der Austreibung des Geistes auch die zerebrale Hardware in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Jedenfalls wurde Friedrich Kittler umgehend mit einem geisteswissenschaftlichen Lehrstuhl belohnt. Man kann den Erfolg dieser und anderer platt-reduktionistischer Theorien nur damit erklären, dass sie die jetzt von Geist befreiten Kulturwissenschaften oder gar die gesamte Geistproduktion von jeder Verantwortung und vor allem Selbstlegitimation freisetzten. Man hat an die Stelle des Geistes Dinge gesetzt, die ihn tatsächlich nicht vollwertig ersetzen können. Nämlich irgendwelche, was weiß ich, komplizierte, aufgestufte Dialektiken, interkulturell und ich weiß nicht, was alles das eigentlich nicht erklären kann, dass der Geist selber eine transindividuelle Seltsamkeit ist, auf deren Grundlage wir die unglaublichsten Dinge zu vollbringen in der Lage sind. Und nachdem Lyotard die großen Erzählungen aus der Welt des Wissens verabschiedet hatte, konnten sie in der real existierenden Realität jetzt verschärft und ohne jeglichen Einspruch ihren Weg nehmen. Mehr oder weniger dümmliche Sprachspiele wie humanitäre Kriege, Selbstverantwortung oder Kampf der Kulturen, für die sich jetzt niemand mehr verantwortlich fühlen musste. Oder wie Friedrich Kittler es in unnachahmlichen Worten ausdrückt. Das Leben überlassen wir den Dienstboten. Hey, Professor, could you turn out the lights? Let's roll the film. Big sigh. Die Abschaffung der Bildung. Bildung ist die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich selbstbestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen. Sprach Wilhelm von Humboldt. Diese Vorstellung von Bildung prägte fast zwei Jahrhunderte lang das Selbstverständnis der deutschen Universitäten. Bildung handelt von einem Orientierungswissen, von einem Weltverstehen, das ohne exakte Begründung auskommen muss. Lassen wir einmal dahingestellt, ob die Universitäten wirklich auf der Höhe dieses Auftrags funktionierten. Doch vor einigen Jahren wurde dieses Bildungsverständnis schlicht und einfach wegreformiert. Bildung wurde ersatzlos gestrichen und durch Ausbildung ersetzt. Es ging jetzt um eine Idee von Ausbildung und von Wissensproduktion, die auf verhängnisvolle Weise in den 80er Jahren gekoppelt worden ist mit Effizienz in Bezug auf wirtschaftliche Aspekte. Also man hat eigentlich wollen von Ausbildungsformaten unmittelbar Aussagen einholen, inwiefern diese und jene Wissensform könnte sich später kapitalisieren lassen. Die Philosophin Elisabeth von Samsonow. Es dürfte kaum einen deutschen Professor geben oder gegeben haben, der die sogenannte Hochschulreform im Zeichen des sogenannten Bologna-Prozesses begrüßt oder wenigstens für sinnvoll gehalten hat. Umso verblüffender, dass fast die gesamte Branche dem rohen Treiben schweigend zugeschaut hat. Man murrte auf den Fluren und fügte sich ansonsten dem angeordneten Lauf der Dinge. Ich halte es für eine der bedrückendsten Beobachtungen, die man machen kann und auch aus der Sicht des Sozialpsychologen, dass Menschen vollständig auf ihre Freiheit verzichten, Dinge zu gestalten und dass das auch für Menschen gilt, die den größten Freiheitsspielraum in der Gesellschaft haben, nämlich deutsche Professoren und Professorinnen, die ja nun weder unter existenziellem Druck stehen, noch irgendwie gefoltert werden, wenn sie versuchen, bestimmte Dinge nicht umzusetzen, wie das intendiert ist von den Ministerien her. Harald Welzer, Sozialpsychologe. Das Ergebnis besteht natürlich wirklich darin, dass wir eine geistige Entleerung haben in den Bachelor-Studiengängen, die ja nahtlos im Grunde genommen an das anknüpfen, was an den Schulen auch schon angerichtet worden ist, nämlich eine reine Leistungs- und dann eben Messbarkeitsorientierung, die letztlich den Studierenden überhaupt die Möglichkeit genommen haben, an Forschungsprozessen, an Lernprozessen, an Bildungsprozessen im klassischen Sinne überhaupt teilzunehmen. Und das ist eine Entwicklung, die muss man den Fachvertreterinnen und Fachvertretern wirklich vor Augen halten. Da gibt es niemanden dran, der dafür haftbar zu machen wäre, als sie selber. Das Problem ist, dass die Geisteswissenschaften unter Umständen an Geistlosigkeit leiden. Vom Überleben der Philosophie. Jürgen Habermas gilt als einer der renommiertesten Philosophen unserer Zeit. Dennoch bewegt Habermas weiterhin die Frage, ob die Philosophie eigentlich auf der Höhe der realen Umstände operiert und welchen Beitrag sie zur Verständigung über den Stand der Dinge leistet. Es scheint, Habermas habe allen postmodernen Versuchungen widerstanden und erhalte an einem klassisch aufklärerischen Kern fest, dass nämlich die Philosophie nach wie vor ihrer Aufgabe nachgehen sollte, im Lichte der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse ein begründetes Selbst- und Weltverständnis zu artikulieren. Habermas definiert die philosophische Situation als postmetaphysisches Denken. Dieses Denken kennt vor allem seine Grenzen. Schon der erste Blick auf unseren wissenschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext belehrt uns darüber, dass sich Philosophen nicht mehr im Kreise der Dichter und Denker aufhalten. Weise und Seher, die, wie noch Heidegger, einen privilegierten Zugang zur Wahrheit reklamieren, können sie nicht mehr sein. Postmetaphysisches Denken 2 heißt das letzte Buch von Jürgen Habermas. Darin geht er der Frage nach, warum die Religionen nicht nur den Angriffen der Moderne widerstanden haben, sondern in weiten Teilen der Welt und in den westlichen Gesellschaften selbst verblüffend erstarkt sind. Mit anderen Worten, der Philosoph macht sein Denken fit für jene irre-wirre Kulturkampfdebatte, die seit einigen Jahren das globale Denken beherrscht. In den Tiefen 2000-jähriger Philosophiegeschichte entdeckt Habermas so etwas wie religiöse Berechtigung und in den Tiefen unserer Lebenswelt so etwas wie religiöse Reste. Die gilt es aber zu vermitteln mit den Ansprüchen der Moderne und einem säkularen Liberalismus. Das erste Problem dieser Theorie besteht darin, dass es hier um ein Denken auf dem Niveau philosophischer Expertise geht, die sich selbst dem gebildeten Leser nur mühsam erschließt. In schwindelerregender Abstraktion und Gelehrsamkeit ackert sie sich durch schwer deduktives Gelände. Sie wird dann prekär, wenn die jeweilige Wissenschaft den Anspruch erhebt, tatsächlich Aussagen über die Gesellschaft zu machen, die anwendbar sein sollen. Dann muss sie sich allerdings schon der Mühe unterziehen, das Ganze verständlich rüberzubringen. Bemerkt Harald Welzer. Habermas scheint den Einwand zu ahnen und erläutert die Kommunizierbarkeit seines Denkens so: Weil die Philosophie auch zu einer wissenschaftlichen Disziplin geworden ist, beginnt die Überzeugungsarbeit im Kreise der Peers. Wer nicht durch die Schleuse der professionellen Kritik hindurchgeht, gerät mit Recht in den Verdacht der Charlatanerie. Das ist das Modell der Wissenschaftspolitik, dass die Direktoren der großen Fonds und die großen Vorstände irgendwelcher, was weiß ich, Institutionen sich da zusammentun. Das würden dann nur die Peers sein. Das sind natürlich nicht die, die am meisten Geist haben, sondern die am meisten das Sagen haben. Das ist jetzt so ein Machtzusammenhang, der, auf den hier angespielt wird, der überhaupt noch nicht garantieren kann, dass das, was da aus diesem Zusammenhang kommt, tatsächlich geistvoll ist. Das hat schon was Komisches, wenn der Philosoph glaubt, ein Gedanke wäre wissensähnlicher, wenn er von anderen Peers geteilt wird. Ich glaube nicht, dass das zur wissenschaftlichen Qualität insgesamt beiträgt, weil damit natürlich auch systematisch verhindert wird, dass unkonventionelle oder plakativer gesagt neue Gedanken eine Chance haben, innerhalb dieses Review-Systems und der zugehörigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften überhaupt aufzutreten. Die müssen dann woanders herkommen und die müssen sich auch woanders vermitteln. Und damit sind wir beim zweiten Problem dieser Sorte philosophischer Intervention. Mit Sicherheit findet sich hier kein origineller Gedanke, der die laufende Debatte um ein entscheidendes Argument bereichert. Am Ende seines Buches fasst Habermas seine Überlegungen in einem öffentlichkeitstauglicheren Text zusammen. Und darin steht, was man schon in Dutzenden Leitartikeln hat lesen müssen. Es scheint den Philosophen interessiert vor allem, an die gängige Kulturkampf-Auseinandersetzung philosophisch anschließen zu können. Dabei übernimmt Habermas fast alle platten Gemeinplätze, die das allgemeine Meinungskonzert bestimmen. Etwa die üblichen Ansichten über Integration und die Mythen der Überfremdung. Unbesorgt verwechselt er Islam mit Islamismus und indem er den Islamismus auf Religion zurückführt, reproduziert er haarfein die ideologische Konstellation, die dem Westen so teuer ist. Die aufgeklärte Moderne im Kampf mit prämodernen Fanatikern. Das ist genau die Politik, die dem Westen erlaubt, illegale, barbarische und vor allem geostrategisch begründete Kriege gegen den Rest der Welt zu führen. Die untoten Intellektuellen. Im 19. und 20. Jahrhundert gab es eine öffentliche Figur, die immerhin den Anschein erwecken konnte, der Geist habe ein Einspruchsrecht bei der Definition von gesellschaftlichen Realitäten, der Intellektuelle. Die Position des Public Intellectuals, wie das im Englischen heißt, die ist in Deutschland kaum existent. Was vielleicht nicht ganz stimmt, denn es gibt ihn noch, den Intellektuellen, der im Glanz seiner Reputation öffentlich Stellung bezieht. Leute wie Jürgen Habermas oder Hans-Magnus Enzensberger. Vor allem in den 60er Jahren bis in die 70er Jahre verkörperten beide auf unterschiedliche Weise moderne Fassungen des Homme de Lettres, die Verbindung von Kunst oder Philosophie und vehementen gesellschaftspolitischem Engagement. Wie in den glanzvollsten Tagen der Aufklärung schien der Geist eine Streitmacht werden zu können, materielle Gewalt. Hans-Magnus Enzensberger. Da war die deutsche Gesellschaft eben in einem Zustand, der es einem nicht erlaubt hat, sich sozusagen seinen Garten zu bestellen. Nur das war einfach undenkbar. Die historischen Tatsachen waren so massiv, dass man gar nicht umhin konnte. Also welche Funktion das dann im Einzelnen war, ich habe das mehr als Müllabfuhr erst mal gesehen. Heute sehe ich die Gefahr dieser Situation eher darin, dass man allzu leicht im Recht war. Nicht nur sich im Recht gefühlt hat, sondern man war eben einfach objektiv im Recht. Denn das, was da als alltäglicher Faschismus in der Gesellschaft immer noch vorhanden war, das war eine merkwürdige Auseinandersetzung, bei der der eine eigentlich immer von vornherein schon Recht hatte. Man merkt, dass damit hängt auch ein gewisses Pathos dieser Jahre, glaube ich, zusammen, das uns ja inzwischen abhanden gekommen ist. Leider ist nicht ganz klar, wann der tägliche Faschismus aus dem Straßenbild verschwunden und wann die Welt im Großen und Ganzen so annehmbar geworden sein soll, dass der Kritik ihr Pathos abhanden gekommen ist. Erstaunlicherweise wollte das auch niemand so genau wissen. Now hitting the briars out by the quick mud, staying away from the main roads, passing out wolf tickets, downwind from the bloodhounds. Now put on troubles breeds. Der Schriftsteller Martin Walser war sich seinerzeit immerhin nicht zu schade, Werbung für die DKP zu machen. Danach sah das anders aus. Ich traue mir als Romanschreiber mehr als Redner, weil ich mich als Redner immer von mir selber erpresst vorkomme. Wegen dieses aktuellen Auftritts. So, und die letzte Stufe dieser Entwicklung habe ich wirklich brav ausgearbeitet in einem Aufsatz, der heißt Händedruck mit Gespenstern. Bestellt von Jürgen Habermas. Und ich habe da ausgearbeitet Erfahrungen, dass ich immer, wenn ich eine Meinung zum Ausdruck bringen musste, in mir so und so viel Erfahrung weghalten musste, sonst wäre am Schluss nicht eine Meinung, sondern die Meinung plus das Gegenteil und am Schluss wäre praktisch, ja, ich hätte keine Meinung gesagt. Das heißt, ich habe also hier ehrlich gestanden, dass ich immer mehr gedacht habe, als ich gesagt habe. Ein berühmter deutscher Schriftsteller entdeckt am Ende des 20. Jahrhunderts die Unübersichtlichkeit des Realen und die Vieldeutigkeit von Kommunikation. Ja, la réalité est énorme. Das galt doch kürzlich noch als Aussicht. Im Übrigen heißt das nicht, dass Walser fortan das Meinungswesen aufgegeben hätte. Mitte der 80er Jahre begann er in eine Richtung zu meinen, wo das Windige schier unvermeidbar wird. Deutschland. I lay by a cypress as quiet as a stone till the bleeding stopped. I blew the weather vane off some old roadhouse. I pulled a fire in the skeleton backseat of an old Tucker. I pulled on Troubles Breeds. Dieses fiktive Mandat, diese Stellvertreterrolle, ist in sich durchaus problematisch, weil damit eben doch der Anspruch verbunden ist, es besser zu wissen als die anderen und nicht nur es besser zu wissen, sondern auch es gewissermaßen moralisch. Da sehe ich wirklich ein Problem und das kann nur in Ausnahmesituationen faute de mieux, weil man nicht anders kann. Kann man so einen Tonfall überhaupt erlauben? Und wenn diese Situation vorbei ist und wenn man in einer Situation zum Beispiel der Mittelmäßigkeit ist, eine Situation der ebenmäßigen, pluralistischen Kuddelmuddellage, wie wir sie heute haben, dann ist doch schwer zu sehen, warum einer nur, weil man ihm eingeräumt hat, dass er sich seine eigenen Gedanken machen darf, warum sollte er es besser wissen als die anderen? Das ist gar nicht klar. Und vor allem, warum sollte er moralisch es besser wissen? Das sehe ich nicht. Wie auch. Intellektuelle, auf die diese Beschreibung zutrifft, gibt es nicht. Allerdings haben Intellektuelle unvermeidlicherweise mit Moral zu tun, mit gesellschaftlichen Spielregeln und dem Selbstverständnis einer Gesellschaft. Doch dekretieren sie keine Moral, sondern sie problematisieren herrschende Wertbestände. Intellektuelle treten nicht als Experten eines Wissens in Erscheinung, ihr Fach ist die Kritik. Und Pluralismus ist nicht der Feind des Intellektuellen, sondern seine notwendige Arbeitsbedingung. Da er niemandem seine Wahrheit aufzwingen kann, lebt er von Zustimmung. Das alles ist Hans Magnus Enzensberger natürlich bestens bekannt. Offenkundig will er es nur nicht mehr so genau wissen. Seit den 80er Jahren ringt er äußerst erfolgreich mit den Tücken der Anpassung. Und er verkörpert wie kaum ein anderer den neuen Typus des Intellektuellen, der moralische Librettist des real existierenden Realismus. Er war der erste bekannte Intellektuelle, der 1990 beim Aufmarsch zum Ersten Golfkrieg das Tabu des Krieges brach und zur Tugend erhob, indem er die Deutschen zur Bewältigung ihrer eigenen Vergangenheit in den Golfkrieg schwadronieren wollte. Immerhin jedoch räumt er den sagenhaften Niveauverlust seiner Zunft ein. Ich bin der Erste einzuräumen, dass diesem Gesamtintellektuellen, das ist auch so eine Kunstfigur aus der Theorie, wenn man so etwas überhaupt sich vorstellen könnte wie einen Gesamtintellektuellen, dem ist ja herzlich wenig eingefallen in den letzten 10 oder 15 Jahren. Dem ist einfach sehr wenig, der ist sehr wenig originell. Das heißt, er operiert nicht nur in diesem Brei, sondern ist auch Teil des Breis geworden. Geister kommunizieren nicht. Romanciers schreiben Romane, Historiker erzählen alte Geschichten, Essayisten grübeln zum Beispiel über die Beschleunigung der Zustände und im Radio lauschen wir einem Feature, das darüber resoniert, an welchem Projekt alle diese Geistesarbeiter eigentlich arbeiten. Die japanische Schriftstellerin Hisako Matsuraba erklärt: Was Kultur ist, will, soll und kann, lässt sich im Japanischen anhand des kalligraphischen Schriftzeichens Bunka erläutern. Alle diese Werke münden in hochdiffusen Berührungen mit außerordentlich weit gestreuten Lesern, Betrachtern, Käufern, Konsumenten. Hat man eigentlich je über etwas generalisiertere Kommunikationen nachgedacht? Also zum Beispiel, was es hieße, ein Publikum zu haben und nicht bloß Käufer oder eine Quote? Da sehe ich natürlich ein riesiges Problem. Also wie läuft die Informationspolitik der Geisteswissenschaften über sich selber? Also wie wird denn Wissen gezeigt? Das Problem vieler geisteswissenschaftlicher Befunde, Analysen, auch Theorien erreicht ja die Öffentlichkeit nicht. Im Unterschied zu den sehr viel professioneller gewordenen Naturwissenschaften und auch Technikwissenschaften in Sachen Vermittlung sind die Geisteswissenschaften ja sehr weit hinten dran. Was zum Teil darin liegt, dass es halt spezialistische Sprachen gibt, die außerhalb der Disziplin sowieso kein Mensch versteht. Also evolutionär gesehen heißt das, dass für die Menschen die lokale Intelligenz, die jedes Einzelnen sehr hoch ist und die kollektive Fähigkeit sehr gering ist. Und es kollidiert ständig die Fähigkeit der Einzelnen, etwas zu verstehen, zu wissen, für richtig zu halten, einzusehen etc. und der Fähigkeit daraus nun für den kollektiven Entschluss eine Konsequenz zu ziehen. Dass in den Geisteswissenschaften diese modernen Gesellschaften sich über sich aufklären, Entschuldigung, ich meine, das ist sowieso absurd, weil die Geisteswissenschaften können, wenn sie Selbstaufklärung der Gesellschaft sind, das auch nicht für die anderen machen. Sie können das nur unter Einbeziehung von allen machen. Wir werden überall darauf gebracht, Individualleistungen zu erbringen. Und wenn Sie irgendwann im Wissenschaftskontext habilitieren, werden Sie bei einem Artikel, den Sie mit 15 Leuten zusammen erarbeitet haben, trotzdem in der Habilitation noch gefragt, welcher Anteil war Ihrer? Wie viel Prozent von dem, was da geschaffen worden ist, ist Ihrer? Peter Kruse, Netzwerktheoretiker. Jetzt überlegen Sie sich mal, was da gefragt wird. Da wird ein übersummatives System nach den Teilen gefragt. Das ist so absurd, als ob man ein einzelnes Pixel auf einem Bild nach seinem Beitrag zu dem Gemalten befragen würde. Das Gemalte entsteht erst in der Summe aller Teile und ist dann noch dazu mehr als die Summe der Teile. Wie will ich das reduzieren auf die Teile? Also wir haben eine Erziehungsgeschichte, die uns nicht in den Erfahrungsraum des Mehrwertes der Vernetzung hineinbringt. So stellt sich die Frage, wie kommunizieren wir, damit wir eine Welt hervorbringen, in der wir uns und die Welt verstehen? Die neuen Medien. Geistesarbeiter weigern sich, in auch nur bescheidenem Umfang über die Kommunikation von Wissen nachzudenken. Sonderbarerweise gibt es eine gewisse erregte Meinungsfreude, wenn es um die neuen elektronischen Medien geht. Fast nur bei diesem Thema wird fast schon offensiv so etwas wie eine alte Geistesgestalt beschworen. Vielleicht hat die ganze Aufregung ja einen verborgenen Sinn. Vielleicht dämmert der Zunft, dass diese neuen Medien die gute alte Gutenberg-Galaxie auflösen. Und vielleicht erklären sich ja die Sonderbarkeiten unseres Geisteslebens dadurch, dass wir uns längst tief in diesem Auflösungsprozess befinden, den der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan bereits vor 50 Jahren diagnostiziert hat. We live in Echoland now. In a simultaneous, instantaneous, all at once electric world, that is Echoland. Wir leben heute im Echoland, in einer simultanen, unmittelbar gleichzeitigen Welt. Das ist Echoland. Und das ist der Hörraum. Auditory space has a very peculiar property. It is a perfect sphere whose center is everywhere and whose margin is nowhere. It is totally non-visual and non-visualizable. Der elektronische Mensch verliert seinen Bezug sowohl zu den Vorstellungen eines regelsetzenden Zentrums als auch zu den Zwängen einer Sozialordnung, die auf gegenseitiger Verpflichtung aufbaut. Unablässig lösen sich Hierarchien auf oder bilden sich neu. Das Internet, das Marshall McLuhan nicht kannte und doch auf verblüffende Weise prognostiziert hat, hat die Weltverhältnisse in kürzester Zeit umgeschrieben. Die Implosion der elektronischen Technologie verwandelt den alphabetisierten, fragmentierten Menschen in ein komplexes und tiefgründiges menschliches Wesen mit einem tiefen emotionalen Gespür dafür, dass er in allen Bereichen mit der gesamten Menschheit verflochten ist. Freiheit des Individuums bedeutet in der alten, individualistischen Buchdruckgesellschaft nichts anderes als Entfremdung und Dissoziation für einen wurzellosen Außenseiter, dem man seine tribalistischen Träume geraubt hatte. Unsere neue elektronische Umgebung zwingt uns dazu, Bindungen einzugehen und Beziehungen herzustellen. Der Stamm, nur weil er alle Lebensbereiche umfasst, ist nicht unbedingt konformistisch. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir eine Komplexität und Dynamik in der Welt erzeugen, die wir nicht mehr als Individuum bewältigen können. Das heißt, es geht ein bisschen darum, wie können wir die Lernprozesse, die wir haben, vom Individuum zur Gruppe, zum Netzwerk entwickeln. Wie schaffen wir das, real kollektive Intelligenz zu instanzieren? Wie schaffen wir das, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile? Erklärt der Netzwerktheoretiker Peter Kruse. Heute sieht es so aus, als sei die Generation der Digital Natives, die mit den neuen elektronischen Medien aufgewachsen sind, aus dem Dunstkreis der abendländischen Schriftkultur einfach ein ganzes Stück ausgewandert. Sie orientieren sich in Netzwerken, politisch, ökonomisch, moralisch. Die Sprachspiele der Geisteswissenschaften ertragen sie nur noch im Rahmen einer angeblichen Ausbildung. Die Sandkästen der Künste haben sie durch eine spielerische Fantasy-Welt ersetzt gegen die geschraubten und konformistischen Expertisen unserer Intellektuellen, bloggen sie an. Die letzten Illusionen eines Geisteslebens verschwinden allmählich. Niemand scheint es zu bemerken. Muss man das bedauern? Ghosts. Abschied vom Geistesleben. Feature von Walter van Rossum. Es sprachen Walter Gontermann, Simon Roden und der Autor. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Kiwi Hornung. Regie Walter van Rossum. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Redaktion Sabine Küchler. Wir haben wieder damit begonnen, das ursprüngliche Fühlen zu errichten, die Stammesemotionen, von denen wir während einiger Jahrhunderte der Schriftlichkeit getrennt waren. Der Prozess der Tribalisierung, der innere Trip, die tiefe Beteiligung bei der Erfahrung einer vereinigten Menschenfamilie, das ist etwas, wovon wir jahrhundertelang keine Erfahrungen hatten.